deutsche Frauen und Männer. Die Unzufriedenheit mit mancherlei Zuständen in der Republik ist berechtigt. Wenige leben im Überfluss. Hunderttausende sind arbeitslos, Millionen haben keine menschenwürdige Wohnung, keinen ganzen Schuh an den Füßen, leiden bitterste Not. Viele Zehntausende Sparer, Rentner und Invaliden, die alles durch die Inflation verloren haben, sind von den reaktionären Parteien belogen und betrogen worden. Jedoch nicht nur die wirklich Notleidenden sind unzufrieden, sondern auch die, die alle materiellen Güter im Überfluss haben. Die sind unzufrieden, weil ihnen im November 1918 alle Vorrechte, die sie bis dahin besessen hatten, genommen worden sind. Sie besetzten früher alle Ämter im Reich, in den Staaten und Gemeinden. Alle Minister, Ober- und Regierungspräsidenten, alle Landräte, Polizeipräsidenten und Offiziere entstammten bevorrechteten Kreisen. Dass jetzt auch arme Teufel, wenn sie tüchtige Menschen sind, in Amt und Würden kommen können, erscheint ihnen unerträglich. Ein kleines Häuflein erst- und zweitklassiger Wähler bestimmte bis Ende 1918 die Zusammensetzung des Preußischen Landtags. Das war von der schlimmsten Bedeutung für das deutsche Volk, weil Preußen in Wirklichkeit das Reich regierte. Der preußische Ministerpräsident war gleichzeitig deutscher Reichskanzler, wurde vom Kaiser berufen und brauchte das Vertrauen des Reichstags nicht. Herrlichen Zeiten, so hatte der ehemalige Kaiser ruhmredig verkündet, wollte er uns entgegenführen. Er hat uns in den Krieg und ins Verderben geführt. Die Sozialdemokratie hat im November 1918 das Reich vor dem Zerfall und dem Bolschewismus gerettet, indem sie die Republik auf demokratischer Grundlage gestaltete. Sie hat Männern und Frauen gleiche politische Rechte gegeben. Wer das 20. Lebensjahr vollendet hat, kann jetzt wählen und mitbestimmen, wie regiert werden soll. Zugunsten der Großen und Reichen oder im Interesse der Werktätigen in Stadt und Land. Unter den Werktätigen verstehen wir alle Schaffenden, gleich viel, ob sie ihre körperliche oder geistige Arbeitskraft verkaufen müssen. Werktätig sind die Millionen Arbeiter, wie die kleinen Geschäftsleute und kleinen Bauern, die Angestellten sowie unteren und mittleren Beamten. Wahlrecht heißt auch Wahlpflicht. Wer nicht wählt, hat kein Recht, sich zu beklagen, wenn die Verhältnisse unbefriedigend bleiben. Daran müssen besonders die Frauen denken, die die Mehrheit der Wahlberechtigten stellen. Sie haben jetzt mitzuentscheiden, ob in neuen Kriegen ihre Söhne, Brüder und Männer geopfert oder ob neue Kriege unmöglich gemacht werden sollen. Die Sozialdemokratie ist die Partei des Friedens und der Völkerversöhnung. Wie sie allen gleiche Rechte und politische Freiheit geschaffen hat, so ist sie bestrebt, auch allen wirtschaftliche Wohlfahrt zu sichern. Das ist Sozialismus im besten Sinne des Wortes. Denkt an eure Familien, wenn ihr zur Wahl geht. Wählt sozialdemokratisch.